dachte, er wollte sich nur vor dem hier. Das ist so, nein, eigentlich war das so nur, Hi und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast und zwar zur Folge 0 von Drei Frauen and Comics. Und wir sind Ariane von Nerd mit Nadel, Christine von Life for Books und Sandra von Booknapping. Ja, jetzt ist das ist unsere erste Folge und okay, wir haben eine Generalprobe gemacht, aber dies hier, das fühlt sich jetzt auch so ein bisschen wie eine Probe an, weil wir haben sowas halt einfach noch nie gemacht. Aber wir fanden es cool, wir wollten einfach mal mit euch über Comics quatschen. Naja, was heißt mit euch? Wir untereinander, wir drei. Und ja, was wollen wir denn hier so machen? Wir wollen Comics vorstellen, über Comics quatschen. Und ja, was wollen wir noch so machen? Ariane? Vielleicht neue Entdeckungen, die wir gefunden haben, die anderen empfehlen könnten? Ja, coole Idee. Abseits des Mainstreams. Und abseits des Mainstreams, ja. Ja, aber dann stellen wir uns doch erstmal vor. Ariane, magst du anfangen? Ja, also, hallo, ich bin die Ariane. Ich komme aus dem Norden. Meine Vorlieben liegen eigentlich so bei Sci-Fi, Abgedrehtes und Mord und Totschlag. Was ich weniger mag, ist halt so rosa und Glitzer. Also es darf schon süß sein, aber ich bin halt einfach nicht das typische Mädchen, wenn man das so sagen darf. Also ich passe einfach nicht in dieses Klischee-Denken so richtig rein. Wenn es um Superhelden geht, dann lebe ich mehr im Marvel-Universum. Bei DC kenne ich mich zwar auch ein bisschen aus, aber ich kenne mich bei Marvel besser aus. Ja, und falls ihr euch schon gefragt habt, woher das Nerd mit Nadel kommt, Nerd erklärt sich hoffentlich mittlerweile von selber. Und die Nadel, die kommt vom Häkeln, denn auf meinem Blog stelle ich nicht nur Comics vor und rede über mein Studium, was ich neben der Arbeit noch mache, sondern ich häkel da halt auch. Dann gibt es halt mal einen Sherlock Holmes, Cthulhu, paar niedliche Eulen, aber auch ja Schattenpuss. Passt ja super. Niedliche Eulen und kein rosa Glitzer. Niedliche Eulen, kein rosa Glitzer, aber Schattenpuss. Und Einhörner? Schattenpuss müsst ihr euch übrigens angucken, wenn ihr mal auf die Seite geht. Ist total cool. Ja. Ja, und das war es eigentlich schon. Ne? Du hast ja schon erzählt, was du im Blog so machst. Dann kann Christine jetzt weitermachen. Wo kommst du her und was magst du? Also ich mag Kuchen. ich komme aus dem Rheinland. Meine Vorlieben liegen eher so im Genre Crime, Science Fiction, Horror. Ich mag auch keine rosa Sachen. Also auch keine. Also auch Hack and Slay. Mein Gott. Nein, bin nicht so das Mädchen. ansonsten Superhelden habe ich nicht so wirklich. Ich bin da eigentlich breit gefächert. Ich bin auch nicht so in diesem typischen Marvel-DC-Universum unterwegs, sondern eher auf anderen Sachen. Mhm. Was gibt es noch zu erzählen? Du liest ja auch gern Manga, ne? Und dann. Ah, ja. Siehst du. Ich habe voll den Faden gerade verloren, gell? Weil ich hier auf den Text. Warte, ich hebe ihn wieder auf. Entschuldigung, ist mein Faden, ja? Ich gebe ihr den wieder. Genau, Ariadne, bitte. Ja, bitte. Christine, dein Faden. Ist der auch rot? Natürlich. Also, und zwar ich bin halt auch viel im japanischen Raum unterwegs, sprich den Manga und Manhwa. Wobei die sind ja auch eher koreanisch, wobei ich da auch nicht in diesen typischen Boys Love oder Girls Love, sondern auch wirklich dann auch im Horror oder Crime, also die erwachsenen Manga, wie man so schön sagt, bin ich eher unterwegs. Das ist interessant, weil ich kenne mich da nicht so besonders gut aus, außer Cyborg Kuro-chan, habe ich glaube ich kaum was gelesen. Achso, naja gut, von Taniguchi. Kann man bestimmt noch Bildungslücken schließen. Oder Taniguchi, wie auch immer man ihn ausspricht. Was hast denn du als letztes gelesen? Als letztes ist jetzt nicht gerade Parasit. ein Manga aus den 90ern, der aber jetzt erst vor ein paar Jahren zu uns rübergeschippert ist. Sprich, man sieht am Zeichenstil sehr deutlich, dass er nicht aus der aktuellen Generation ist. Was ist das für ein Genre? Parasit klingt ja schon mal... Sci-Fi-Horror in die Richtung. Also Parasiten, die sich halt so in den menschlichen Körper integrieren, eine Symbiose eingeben oder halt auch als Parasit und halt den Körper übernehmen. Wo setzen die sich genau fest? Bitte? Wo setzen die sich genau fest? Ist das geklärt? Unterschiedlich. Die können im Kopf sein, in den Händen, in den Füßen, im ganzen Körper. Und uns, also die Hauptfigur hat selber hat das Glück, dass sie nur, dass der Parasit nur in der Hand ist. Mhm. Andere haben nicht dieses Glück. Die sterben erstmal und werden dann besetzt. Stehen die dann auch wieder auf? Also sind das dann ja, der Parasit steht wieder auf, ja. In Form eines Menschen. Ein Parasitenwiedergänger sozusagen. Ja, es ist interessanter, als es auf den ersten Blick zu sein scheint. Da habe ich irgendwie mal so einen Roman gelesen, der fing auch so in der Richtung an. Das fand ich dann aber so eklig, dass ich aufhören musste, weil der Typ so beobachtet hat. Das klingt so eklig, dass ich es lesen will. Ja, ich raus. Ich sag's nächstes Mal. Das war irgendwie so, dass es sich das im Arm dann so verselbstständigt hat und dann hat er gesehen, wie das im Arm alles so weggegammelt ist. Also es war ganz eklig. Ich habe das. Also der Arm verwandelt sich auch. Das bleibt dann halt nicht der reine Arm. Der wandelt. Ah, cool. Okay. Da sind dann auch Augen, die da auftauchen und so. Aus dem. Ja. Such mal raus, wie der Roman hieß, dann kann ich euch das nochmal sagen. Ja, bitte. Ja. Also, dann nochmal zurück zu Hack and Slay, Ariane. Was hast du als letztes gelesen an Comics? Also, welchen Comic? Also, aktuell habe ich gerade angefangen, Tomoe zu lesen. Ist relativ frisch bei. Wie heißt das? Tomoe. Ja, habe ich in der Vorschau gesehen. Tomoe ist die Göttin des Wassers. Es ist halt eine, ja, es ist eine Legende, eine alte japanische Geschichte. Darauf basiert das so ein bisschen. Es spielt halt 1461 in Japan. Das habe ich auch gesehen, ja. Genau, und es geht halt darum, dass eine junge Frau von einem Piraten entführt wird, weil er in ihr die wiedergeborene Tomoe quasi sieht. Also wenn es japanisch ist, wird es aber Tomoe ausgesprochen. Da kenne ich mich nicht mit aus. Aber wenn du das sagst als Manga-Kennerin, also glaube ich dir das gerne. Dann ist also es Tomoe. Wird es eher in die Richtung. Vielleicht gibt es ja noch einen Experten, der mir es genau sagen kann. Ja, schreibt es einfach dann bei uns irgendwo drunter oder meldet euch. Schickt uns Sprachnachrichten, damit wir es auch verstehen. Genau. Christine, hast du noch was passiert bei dir im Blog? So? Nichts? Nein. Nichts. Nein. Dein Blog ist schwarz, das weiß ich. Genau, der ist dunkel. Und das heißt, sind ständig dunkle Bücher. Ich schreibe ja viel eher Bücher. Also bei mir sieht man momentan eher Bücher, die ich vorstelle, anstatt Comics. Aber das ist ja, ich versuche das gerade in eine Waagschale zu bringen. Und was jetzt auch noch mit reinkommt, ich versuche halt mehr von der kreativen Seite. Das heißt, bin jetzt jeden Tag mal bei so einer Schreibaktion mit und ich versuche halt auch mehr meine Sketchnotes halt so ein bisschen on the paper zu bringen. Ja, sehr cool. Christine hat auch unser Banner gemalt. Yeah. Ja, Sandra, dann erzähl doch auch mal was über dich. Ah, so, it's my turn, ja. Ich bin Sandra, schreibe auf Booknapping im Blog. Und komme auch aus dem Norden, so wie Ariane. Sogar gar nicht so weit entfernt von ihr wohne ich. Und meine Vorlieben in Sachen Comics sind eigentlich so, dass ich keine wirklichen, ja, ich bin da nicht so festgelegt, sagen wir mal so. Aber ich liebe Stories über Kolonien auf fremden Sternen. Also überhaupt, wenn die Menschen irgendwas kolonisieren wollen und dann scheitern. Das finde ich richtig geil. Also wenn dann irgendwelche Monster kommen, Wesen oder auch die Fauna oder was auch immer, oder der Planet selbst, die Menschen dann halt einfach wieder verjagt. Wie bitte? Ich muss an Pac-Man denken. Irgendwie ein Planet, der andere. Ah, sehr cool. Da weiß Ariane übrigens die Namen von den Einzelnen. Von Pac-Man? Ja. Okay. Du meinst Pinky, Binky, Blinky. Genau. Ist, okay. Also, kurzer, ja. kurzer Einschub. Das sind die Geister aus Pac-Man. Okay. Ansonsten, ja, also das mag ich gerne. Ich lese gerne Sci-Fi, auch härtere Sachen, aber ich lese auch also anspruchsvolle literarische Comics, also alles Mögliche eigentlich. Was ich nicht so gerne mag, sind irgendwelche, sind so Manga, wo so viel Chibi heißt das, glaube ich, ne? Wo die immer so niedliche Gesichter. Das kann aber auch witzig sein. Ja, aber mich nervt das. So. Nein, das kann witzig sein. Mich nervt das. Punkt. Das ist nichts für Sandra. Ja, dann kann ich nichts anfangen. Und Funnies lese ich auch nicht so viel. Dann, also ich mag das schon, wenn es mal ein bisschen lustig ist, aber ja. Aber du magst nicht doch jetzt auch so kleine, albern. Du magst doch kleine, niedliche Kuscheltiere. Das ist ja. Ja, aber die verändern ihre Augen nicht. Godzilla-Kuscheltiere. Ja. Genau. Die haben auch große, kuschelige Augen. Und große, kuschelige Zähne. Ja. Und Stachel. Also, bitte. Ja, das mag ich. Siehst du? So. Aber die sind nicht auf der einen Seite irgendwie ganz normal und auf der nächsten Seite, wenn ich umblätter, haben die plötzlich so einen riesen Grinsekatzenmund und Hulleraugen. Das finde ich auf jeden Fall einfach. Das nervt mich. Das bringt mich aus dem Lesefluss. Ich zeige dir noch gute Sachen. Okay. Erzähl doch erstmal weiter, Sandra. Mal, was wir ansonsten lebe ich eher im DC-Universum, wobei ich echt recht wenig Superhelden lese. Also ich verfolge jetzt keine Serie, also keine Mainstream-Serie, wirklich mit ja, Vehemenz. Mir fällt gerade kein anderes Wort ein, sorry. Sondern das Einzige, was ich an Superhelden im Moment regelmäßig lese, ist The Tick, mein Lieblings-Superheld. Mit dem Schlachtruf Spoon, Löffel. Ja, der ist halt einfach geil. Der sieht halt durch seinen Viewmaster die Verbrechen und der Mottenmann Arthur oder Mothman Arthur ist halt sein Sidekick und ja, schaut ansonsten, ich will jetzt keine Werbung machen für Amazon Prime, aber da läuft nun mal die Serie, die auch sehr geil gemacht ist. Aber ihr könnt auch einfach die Comics lesen. Ich tue es auch. Genau. Es gibt auch schon seit neue Tick-Serie. Tick gibt es ja schon seit Mitte 80er und jetzt gibt es halt eine neue Tick-Serie. Und die habe ich das Heft 2, glaube ich, gerade. Und beim Free Comic Book Day ist wieder ein Tick dabei. Ja, stimmt. Den habe ich auch bestellt. Der liegt wahrscheinlich schon im Comicladen. Der für ist mich. Ja jetzt auch bald, gell? Ja, nächste ja, Woche. Okay. Am 5. Mai. Der Free Comic Book Day der US, ne? Der deutsche ist ja eine Woche später. Ich habe kein Datum im Kopf. Ja. Ja, und sonst Superhelden, ja, immer mal wieder, ne? Aber ich bin ehrlich gesagt so ein ziemlicher Marvel-Legastheniker. Dafür habe ich ja Ariane. Also mir das alles erklärt. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, egal was, könnt ihr Ariane fragen. Die weiß alles über Marvel. Kann oder ich bestätigen. Ja, es ist wirklich krass, ne? Ja, und sonst. Ich lese halt alles Mögliche und erzähle drüber. Und ich lese Comics seit über 40 Jahren, kann ich vielleicht noch sagen. Oh je. Und jetzt hast du verraten, wie furchtbar. Oh je. Und ich weiß irgendwie auch, ja, ich habe auch hier ganz viele Kisten mit Tüten und Comics drin und Boards und all dieses Zeug, was man so hat. Aber was machst du denn sonst noch auf deinem Blog? Ja, da mache ich auch irgendwie alles und nichts. Also ich spreche über Bücher, über Comics. Ich stelle jeden Monat oder alle 2 Monate manchmal so eine Comic-Picklist vor, wo ich dann mal gucke, was erscheint denn so neu und was finde ich interessant. Ich habe eine Rubrik Fantastische Frauen, wo ich über, also bisher erst eine, aber die nächsten Sachen sind schon geplant, wo ich Frauen interviewe oder auch Frauen, die in fantastischen Büchern oder Comics vorkommen, vorstelle. Also ja, guckt einfach mal rein. Bunt gemischt, größtenteils Fantastik und Comics. Und was liest du zurzeit oder hast du gerade gelesen? Ja, ich musste das tatsächlich gerade nochmal nachgucken, weil ich habe gerade vor, ich habe noch nicht angefangen, ich habe nur reingeblättert, Odysseus zu lesen von Andreas Kina, erschienen bei Edition Moderne. Also wirklich, ja, eigentlich auch ein Superheld. Wir Schweizer sind. Ich finde jetzt sehr spannend. Ein antiker Superheld sozusagen. Ja. Sieht echt sehr interessant aus und wie es auch immer ausgesprochen wird, Myre, Band 1, erschienen bei Splitter von der deutschen Autorin, Fantasy-Comic in 6 Bänden. Das werde ich jetzt auch ganz bald lesen. Wie das Gewürz, die Myre? Das heißt Myre, oder nicht? Ja, das ist frage ich gerade nach. Also es schreibt sich, glaube ich, Myre. Sieht sehr geil aus mit Drachen und so. Also mit fremden Planeten, oder? Das diesmal nicht, aber da liegt bestimmt auch irgendwo. Aber das sind jetzt die beiden. Also ihr seht Kontrastprogramm, ne? Odysseus und Drachen. Du bist einmal im Altertum und einmal in irgendwelchen Fernwelten. Ja. Sozusagen. Wobei Myre liegt bei mir auch noch und ich bin auch gerade in der Vergangenheit. Ja, seht ihr? Ja, das haben wir erstmal so ein bisschen was über uns erzählt. Ihr könnt uns jetzt ja nichts über euch erzählen, weil das werden wir nicht hören. Haha. Offene Fragerunde. ja. Habt ihr Fragen? Oh, schade, die Zeit ist um. Keine Fragen. Schade. Ja. Dann erzählen wir vielleicht mal, was wir nächstes Mal machen wollen. In der nächsten Folge. Oder hattet ihr noch was, was euch auf der Seele brennt? Akut jetzt nicht, nee. Ich hätte zwar könnte was essen, aber sonst nein. Ja, mein Kaffee ist ja. Aber, also möchtest du noch ein Stück Kuchen, Christine? Ich reiche dir noch einen rüber. Oh, gerne. Aber den mit Schokolade, bitte. Ja, klar. Kommt sofort. Mache ich den fertig. Gibt es hier auch eine Eisschokolade? Nein. Es tut mir leid. Nee. Hab ich schon mal. Aus. Darf ich Scheiße sagen? Ich bitte wir drum. Fluchen Scheiße. Doch nicht. Also ich hoffe sehr, dass nicht zu junge Leute zuhören werden, denn ich denke, die Sprache wird entgleisen. Zwangsläufig. Ja, und wir achten auch nicht wirklich drauf, ob es Ü18 ist oder Ü21 oder Ü60 oder so. Also bitte, können wir das Ü60 machen? Ist uns egal. Das dürfen wir ja selber noch nicht lesen. Oh. Aber jetzt habt ihr jetzt ja so ein bisschen mitbekommen, was wir hier machen. Nächstes Mal moderiert jemand anders, weil es wird immer, wir wollen ein bisschen Abwechslung. Und in der nächsten Folge, Folge 1, die in 2 Wochen von jetzt aus, ne? Am Sonntag erscheinen wird. Ungefähr, ja. Am dritten Sonntag im Monat planen wir immer eine neue Folge. Da werden wir dann jeder mindestens einen Comic mitbringen und vorstellen, den wir gerade gelesen haben. Und da, es wird ein Gewinnspiel geben. Mindestens, wir haben 2, haben wir schon bereit liegen für euch. Dritte ist in Arbeit. Außerdem haben wir einen Twitter-Account eingerichtet. Ja. Christine, der halt, wie findet man den? Man sucht einfach nach dem Namen unseres wunderschönen Podcasts, 3 Frauen in Comics. Genau. Das wäre Möglichkeit 1. Oder man schreibt, Sekunde, da muss ich ganz kurz nochmal gucken, was hatten wir noch geschrieben? Wonach suchst du? Ach so, @comicklatsch müsste es sein. @comicklatsch, genau, du hast recht. Siehst du, du warst viel schneller als ich. Nachgucken. Das wusste ich noch. Genau, @comicplatsch, 3 Frauen in Comics. Genau. Ja. Gut. Er folgt mir schon. Ja, wow. Er folgt uns allen. Aber noch niemand anderen. Ja, das wird sich jetzt bald ändern, hoffen wir. Hoffen wir, also. Sehr, dass wir Follower kriegen. Ja. Also ja, wie gesagt, wir sind eine neue kleine Podcast-Runde und wir hoffen, ihr kommt auch nächstes Mal wieder, wenn es heißt, Ariane, Christine und Sandra quatschen über Comics. Macht's gut. Tschüss. So, ich nehme mir jetzt noch einen Kaffee. Wir haben jetzt noch einen Kuchen dazu. Da ist ja keine Eisschokolade. Ist schon leer. Christine, was hast du noch da?